hat weht ein Wind weht über Wien, der kommt direkt vom Meer. Der kommt von Süden rauf und bringt den Duft von Salz und Tintenfisch und Teer. Die Yachten legen an am Wasserturm, die Fischer trinken ihren Wein am Wiener Berg, und von der Spinnerin schaut man direkt bis zum Pazifik oder zum Kap Horn und sieht die Palmen dort im Abendlicht am Horizont. Der Mond geht über Schwächert auf und spiegelt sich im Wellenglanz bis hin zum Rand der Welt. Das Kreuz des Südens steht heut überm Lahrberg, und alles sitzt auf Dächern und Balkonen in diesem Wind.